بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Alle sind für Allah, dem Herrn der Welten. Allah segne und heile die Barmherzigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bin sicher, jeder, der beim letzten Mal dabei war und die Geschichte noch nicht kennt und sich noch daran erinnern kann, was wir gesagt haben, ist ganz gespannt darauf, wie die Geschichte weitergeht. Denn ich erinnere euch noch mal kurz daran, wir waren bei dem Friedensvertrag von Hudaybiyah und wir waren gerade dabei, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit den Qurayshiten jetzt den Vertrag aufsetzt. Und dann gab es schon den ersten Konflikt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diktiert, schreibt Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Und der Suhail war das, nicht Suhail, sein Vater, er sagte, Suhail ist ein Sahabi, Abu Jandal. Suhail ibn Amr, er hat sich dann geweigert und hat gesagt, wir schreiben im Namen Allahs. Oder besser gesagt, oh Allah, in deinem Namen. Weil er sagt, Ar-Rahman, das kennen wir nicht und deswegen wollen wir das nicht aufschreiben. Dann hat der Prophet gesagt, kein Problem, dann schreiben wir weiter, weil man soll sich nicht an Unwichtigem aufhalten. Min Muhammadin Rasulillah, das heißt von Muhammad, dem Gesandten Allahs. Oder besser gesagt, das ist es, worauf sich Muhammad sallallahu alaihi wasallam geeinigt hat mit so und so. Und dann sagte er, wir schreiben nicht auf der Gesandte Allahs, weil wenn wir wüssten, dass du der Gesandte Allahs bist, dann würden wir mit dir gar nicht diskutieren. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, kein Problem, schreib auf Muhammad, der Sohn von Abdullah. Und fertig. Weil es geht nicht um solche Kleinigkeiten, wie wir gesagt haben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich bin der Gesandte Allahs, auch wenn ihr mir nicht glaubt. Wie dem auch sei, das Letzte, was wir gesagt haben, waren zwei Dinge. Sie haben sich geeinigt darauf, dass erst wollte der Prophet sallallahu alaihi wasallam Umrah noch machen, weil das war ja die ganze Aktion war ja, um einen Umrah zu machen. Aber das wollten sie ihn auch verweigern. Auch hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam akzeptiert, dass er nicht dieses Jahr Umrah machen darf, sondern erst das darauf folgende Jahr. Und dann kam eine Bedingung, bei der wir letztes Mal stehen geblieben waren. Es ging darum, die Qurayshiten haben verlangt, wenn jemand von den Qurayshiten den Islam annimmt und zum Propheten sallallahu alaihi wasallam auswandert nach Medina, verpflichtet sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam, diesen Muslim wieder nach Mekka zurückzuschicken. Und umgekehrt, wenn einer von den Muslimen den Schirk annimmt, das heißt vom Islam abfällt, dann darf er nach Mekka zurück, beziehungsweise muss er ihn nach Mekka wieder zurückschicken. Diese ungerechte Vereinbarung war eine Sache, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch akzeptiert hat. Und das ist natürlich eine unglaubliche Sache, die man eigentlich nur verstehen kann, wenn man weiß, dass das der Gesandte Allahs ist, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wenn man weiß, dass dieser Mensch geleitet ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn diese Art von Ungerechtigkeit führt normalerweise nicht zu Frieden. Und du musst dir mal bewusst machen, wenn eine Person den Islam annimmt, und dann flieht sie vor ihrem eigenen Sklavenherrn oder flieht vor ihrem eigenen Familie, vor dem eigenen Arbeitgeber oder was auch immer. Und dann, warum ist sie geflohen? Natürlich, weil sie unterdrückt worden ist, weil sie verfolgt worden ist in der Religion. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in Mekka 13 Jahre lang gelebt. Solange es keine Verfolgung gab und solange alles in Ordnung war, hat er nicht an Auswanderung gedacht. Aber als er nachher an der Ausübung seiner Religion gehindert worden ist und gesehen hat, dass die Sahaba radiallahu anhum bedrängt werden, verfolgt werden, sogar getötet werden, dann hat er die Entscheidung getroffen, dass sie auswandern soll. Teilweise erst nach Abyssinien und dann gab es eine zweite Auswahl nach Abyssinien und auch, wie gesagt, dann nach Medina logischerweise. Das heißt also, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diesen großen Verlust in Kauf genommen. Den Verlust, dass es sehr wohl sein kann, dass eine Person seine Religion wieder verlässt. Warum? Weil die Qualen, die du ausgesetzt wirst, hängt von deinem Iman ab. Sag nicht, ich bin so stark in meinem Glauben, egal was passiert, ich bin wie ein Berg und man wird mich niemals vom Glauben abbringen können. Der Iman ist dein Herz ist eine Angelegenheit, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ist zwischen zwei Fingern, der Finger des Alabamas. Insofern, er wendet sie, wie er will, subhanahu wa ta'ala. Und du weißt nicht, die Sünde, die du vor einem Jahr begangen hast, deren Konsequenzen du vielleicht erst morgen kosten wirst. Insofern fühl dich nicht auf dem sicheren Weg. Sogar unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Allah darum gebeten, sein Herz zu festigen. Er sagte, O Allah, du derjenige, der du die Herzen wendest, festige mein Herz auf deine Religion. Ja. Insofern auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns beigebracht, dass der Mensch nicht von sich selbst überzeugt sein darf, in dem Sinne, dass er sagt, ich werde sowieso ins Paradies gehen. Und natürlich, wenn du als Muslim stirbst, wirst du. Nur wer weiß, ob du als Muslim sterben wirst. Tayyib. Diese Sache, wieso hat er sie in Kauf genommen? Wieso hat er in Kauf genommen, dass vielleicht manche Muslime den Islam sogar verlassen werden? Weil der Prophet alaihi salatu wassalam weitsichtig war. Und weil er für die Zukunft gearbeitet hat. Es ging ihm nicht um diese zwei, drei Anhänger, die jetzt da vielleicht in Mekka den Islam annehmen werden oder nicht. Es war klar, dass die wenigsten den Islam annehmen werden. Weil den Islam anzunehmen in einer Phase, wo es den Menschen schlecht geht, ist schwieriger als in einer Phase, wo es den Menschen gut geht. Deswegen, als Mekka befreit wurde, die Mekkaner sind fast alle in den Islam eingetreten. Weil dann gab es kein Druck mehr, keine Verfolgung mehr. Keine Unterdrückung mehr. Und deswegen, liebe Geschwister, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese paar Leute, die eventuell verführt werden, in Kauf genommen. Weil die Zukunft war wichtiger. Und so soll jeder Mensch denken. Er soll nicht kurzfristig denken, ein, zwei Jahre. Nein, Achi, denk bis nach deinem Tod. Und deswegen gehört zu den vernünftigsten Menschen, gehören diejenigen Menschen, die viele Kinder haben wollen. Weil sie denken daran, dass sie gute Taten erwerben durch ihre Kinder, selbst nach dem Tod. Und die Unvernünftigen sind, die sagen, ich möchte keine Kinder haben. Zweifellos. Weil er weiß nicht, natürlich, wir sagen, wenn das eine Person sagt, die nicht religiös ist, dann sagen wir, Alhamdulillah. Ja? Möge Allah subhanahu wa ta'ala den religiösen Menschen Kinder schenken. Weil wir Nuh alayhi salatu wasalam gesagt hat, innaka in tadharhum yudillu ibadak. O Allah, wenn du sie übrig lässt, dann werden sie deine Diener in die Irre führen. وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. Und sie werden sowieso nur sittenlose, ungläubige Menschen erziehen. Ja, weil wir wissen, dass die meisten Kinder von Kuffar sind Kuffar, logischerweise. Und die meisten Kinder von Muslimen werden Muslimen. Diese Regel braucht man nur seine Augen öffnen. Und insofern wünschen wir den gläubigen Menschen, dass sie die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam umsetzen und nicht sagen, jetzt möchte ich noch keine Kinder haben, sondern vielleicht erst später. Das ist eine Sache, die man vielleicht bereuen wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala jedem Bruder und jeder Schwester, die sich Kinder wünschen, Kinder, rechtschaffene, gesunde, gläubige Kinder schenken und viele, sodass sie inshallah ihm eine Freude sein werden in diesem Leben, noch vor dem nächsten Leben. Kehren wir zurück. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war dabei, den Vertrag aufzusetzen. Und er war gerade dabei zu diskutieren und er war damit einverstanden. Er war damit einverstanden mit dieser letzten Bindung, die wir erwähnt haben. Die Muslime haben natürlich gesagt, Subhanallah, wie können wir einen Muslim, wie können wir einen Menschen, der als Muslim zu uns kommt, zu den Götzendienern zurückschicken? Während sie am Verhandeln waren, trat Abu Jandal ein. Abu Jandal ist witzigerweise der Sohn von diesem Suhail ibn Amr, mit dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gerade verhandelt. Abu Jandal trat ein in seinen Ketten. Das heißt, der war gefesselt, weil er Muslim geworden ist. Hat man ihn gefesselt, dann offensichtlich sein eigener Vater. Und er ist in seinen Ketten gelaufen bis Hudaybiyah. Wir haben gesagt, Hudaybiyah ist einige Kilometer entfernt, weil Hudaybiyah ein Teil davon ist im Haram und ein Teil davon ist außerhalb der heiligen Zone. Er ist in seinen Ketten gelaufen bis zu diesem Verhandlungsort und hat sich dann in die Menge der Muslime da geworfen und hat gesagt, dann hat der Suhail, sein Vater, in dem Moment gesagt, oh Muhammad, das ist der Erste, von dem ich dir, bezüglich dem ich von dir verlange, dass du den Vertrag umsetzen sollst. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wir haben noch nicht einmal den Vertrag abgeschlossen. Der Mann sagte, ich schwöre bei Allah, wenn du das nicht machst, dann werde ich mit dir keinen Friedensvertrag eingehen. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, lass ihn doch durchgehen für mich. Nur dies ein, lass ihn durchgehen für mich. Daraufhin sagte er, nein, ich lasse ihn nicht durchgehen. Und dann sagte er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, doch, mach es. Er sagte wiederum, nein, mach ich nicht. Und daraufhin sagte Mikras ist die andere Person, die mit ihm dabei war. Er sagte, doch, wir lassen ihn für dich durchgehen. Nur Mikras hatte nichts zu sagen. Das war das Problem. Insofern hatte sein Wort keinerlei Bedeutung. Wie dem auch sei, das heißt, Abu Jandal war die erste Person, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam zurückweisen musste. Sie haben sich also darauf geeinigt, auf die paar Punkte, und auch darauf geeinigt, dass dass Frieden herrscht für 10 Jahre. Einen 10-jährigen Friedensvertrag sind sie eingegangen. Das ist natürlich eine gewaltige Sache, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat erkannt, und schön wäre es, wenn alle Muslime das erkennen, dass es nichts Besseres gibt für die Muslime und für die Ausbreitung der muslimischen Da'wah, und für die Ausbreitung der Wahrheit und des Islam, wenn es Frieden gibt unter den Menschen. Wenn du mit jemandem redest, der mit dir in Frieden lebt, hört er dir zu. Aber wenn du mit jemandem reden willst, mit dem du gerade im Krieg bist, der hat andere Sorgen. Der wird nicht mit dir über den Islam reden wollen. Schon gar nicht von dir, wenn du ihn bekriegst. Ja? Insofern, liebe Geschwister, hat das, was der Prophet gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, und wir werden auch sehen, dass Allah Azza wa Jal das bestätigt hat und das als einen offenkundigen Sieg bezeichnet hat. Wie dem auch sei, sie haben sich also geeinigt, dass sie 10 Jahre lang den Krieg unterlassen werden und dass keiner den anderen angreifen darf und das, was wir vorhin gesagt haben. Außerdem haben sie auch gesagt, unabhängig von diesen 2 Parteien, jeder andere Mensch, der dem Vertrag, der mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen sein möchte, das heißt, von diesen gibt die Muslime und die Quraysh, okay? Aber die anderen Völker, wer von ihnen sich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam anschließen möchte, darf das tun, und wer sich den Qurayshiten anschließen möchte, darf das tun. Die Khuza'a, eines der berühmten arabischen Stämme, sie haben darin gleich daraufhin aufgeschrieben und gesagt, wir schließen uns dem Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam an, und die Banu Bakr, sie haben gesagt, wir schließen uns den Qurayshiten und ihrem Vertrag an. Ebenso mussten die Muslime umkehren, sie durften Mekka nicht betreten. Das heißt, sie durften die Umrah nicht vollziehen. Und im darauf folgenden Jahr dürfen sie dann Mekka betreten. Allerdings nur für 3 Tage. Und die Waffen, die sie bei sich tragen, müssen sie verdeckt halten. Das heißt, das Schwert muss in der Schwertscheide drin bleiben und andere Waffen dementsprechend. Okay. Die Muslime natürlich haben sich beklagt. Und sie haben darin eine große Ungerechtigkeit gesehen. Und auch genau, weil es nicht nur die Rechte denen ihnen verletzt worden sind, sondern auch ihre Gefühle wurden verletzt in der Hinsicht, dass man nicht einmal ihnen gewährt hat, Dinge, den Vertrag sozusagen einen islamischen Touch zu geben. Also man Bismillah ar-Rahman ar-Rahim schreibt, von Muhammad, dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. All dies hat man ihnen verweigert. Und man hat sogar zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, O Gesandter Allahs, schreibst du so etwas auf? Und er sagte, ja. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer nämlich zu ihnen geht, das heißt, wer den Islam verlässt und zu den Qurayshen geht, zu den Qurayshiten geht, فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ, möge Allahs Fluch auf ihn lassen. Denn wer macht so etwas freiwillig? Deswegen, die können ruhig die Schlechten nehmen. So wie mit den Guten. Wir wollen die guten Menschen haben, nicht die Schlechten. Wer den Islam verlassen will und geht zu ihnen, bitteschön. Was sollen wir mit ihm anfangen? Wollen wir ihn zwingen? Und wer allerdings von ihnen zu uns kommen will, Klammer auf, und er schafft es nicht, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala einen Ausweg machen. Ja? Weil Allah hat das versprochen. Allah hat gesagt, wer Allah fürchtet, dem macht er einen Ausweg. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Besonders Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu war besonders zornig. Und er hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam mehrmals darauf angesprochen und hat ihn versucht abzubringen von dieser Vereinbarung. Er selbst erzählt, radiallahu anhu, später, nachdem er natürlich eingesehen hat, dass das nicht richtig war, er erzählt und sagt, ich bin dann zum Propheten Allahs sallallahu alaihi wasallam gegangen und habe zu ihm gesagt, bist du nicht der wahre Prophet Allahs? Bist du nicht wirklich der Prophet Allahs? Er sagte, doch. Dann sagte ich, befinden wir uns nicht auf der Wahrheit und sie sich im Irrtum? Er sagte, doch. Daraufhin sagte ich, warum lassen wir uns dann erniedrigen? Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, ich bin der Gesandte Allahs und ich werde mich ihm nicht widersetzen, und er wird mir helfen. Und darin sehen wir, dass diese Leitung kam von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf Allah vollkommen vertraut. Er weiß, Allah hat ihm gesagt, er wird ihn unterstützen. Also führt er Allahs Befehl einfach aus. Und jeder Muslim kann das machen. Manche Leute denken sich, ja, das ist Allah hat ihm eingegeben, Wahi gegeben und hat ihm gesagt, mach es so und so und so. Lieber Bruder, Allah spricht mit dir im ganzen Koran. Allah spricht mit dir im Koran. Allah sagt zu dir, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht, das ist schlecht für dich in diesem Leben, schlecht für dich im nächsten Leben. Allah sagt dir, mach aber das und das und das und das, das ist gut für dich in diesem Leben und gut für dich im nächsten Leben. Warum setzt du es dann nicht um? Warum setzt du es nicht um? Das ist das gleiche Gottvertrauen. Allah sagt seinen Propheten, mach diesen Vertrag auf 10 Jahre, akzeptiere diese Bedingungen, akzeptiere es einfach und vertraue auf mich, dass das Ergebnis gut sein wird. Ebenso du in diesem Leben. Wenn du vor die Wahl gestellt wirst, ob du etwas Verbotenes machst oder etwas anderes machst. Meistens, ein einfaches Beispiel ist natürlich immer, wenn es ums Geldverdienen geht. Das Geldverdienen, die Möglichkeiten, Verbotenes zu begehen oder verbotenes Geld zu erwerben, sind meistens vielfältiger als die Möglichkeiten, auf erlaubter Weise etwas zu verdienen. Aber warum vertraust du in dieser Hinsicht nicht auf Allah subhanahu wa ta'ala, indem du das Erlaubte machst, auch wenn es weniger ist, auch wenn es schwieriger ist, aber besser als was Verbotenes zu begehen, dann wirst du es bereuen in diesem Leben noch vor dem nächsten Leben. Insofern, damit keiner sagt, ja, der Prophet hat ja Wahi bekommen von Allah, der Prophet hat ja ein Eingeben bekommen von Allah und er wusste ja sozusagen das Ganze. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm den Befehl gegeben und hat ihn ausgeführt. Wo steht, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm gesagt hat, mach es und das Ergebnis wird so und so und so und so sein? Nein, das Ergebnis wird auf jeden Fall gut sein, logischerweise, weil er ja dem Befehl Allahs folgt. Und das gilt, liebe Geschwister, für jeden von uns in jedem Zeitpunkt. Für jeden von uns in jedem Zeitpunkt. Und wir müssen auf Allah vertrauen. Und das ist das, was wir als Gottvertrauen bezeichnen. Tawakkul. Tawakkul bedeutet, das umzusetzen, was Allah gesagt hat, um darauf zu vertrauen, dass das, was Allah einem versprochen hat, auch tatsächlich eintreffen wird. Und das größte Gottvertrauen hat deswegen der Muslim. Jeder Muslim, der seine Pflichten erfüllt Allah gegenüber, hat Gottvertrauen. Die Zeit, die er investiert in seine Gebete, das Geld, das er ausgibt für seinen Zakat, das Fasten, das Hungern, das er aushält für Allah subhanahu wa ta'ala, wovon er in diesem Leben eigentlich gar nichts hat. Ja, das macht er, weil er vertraut darauf, dass er eines Tages nach mehr als 50.000 Jahren und nach einer Auferstehung und nach weiß nicht was, er glaubt daran, dass er in einen Paradiesgarten eingehen wird, um ewig und auf immer darin zu bleiben. Wenn das kein Gottvertrauen ist, was ist dann Gottvertrauen? Gottvertrauen heißt nicht, dass man nichts macht, sondern Gottvertrauen heißt, dass man nach dem lebt, was Allah subhanahu wa ta'ala einem angeordnet hat und dann auf Allah vertraut, auf ein gutes Ende. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Und beim nächsten Mal, inshallah, liebe Geschwister, werden wir diese Geschichte weiter machen. Wir sehen, wir kommen bei der Sira nicht sehr schnell voran. Ein Bruder hat einen Vorschlag gemacht, dass man vielleicht die Sira noch mehr Zeit gibt. Mal gucken, inshallah. Möge Allah euch belohnen. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.